Erster Ahithophel sagte zu Absalom, ich wähle 12.000 Männer aus. Ich jage David noch heute Nacht nach. Zweiter, ich greife ihn an, wenn er müde ist. Er wird Angst haben. Seine Leute werden weglaufen. Dann töte ich nur den König. Dritter, ich bringe alle Leute zu dir zurück. Wenn David tot ist, haben alle Frieden. Vierter, dieser Plan gefiel Absalom. Auch die Anführer von Israel mochten den Plan. Fünfter, aber Absalom sagte, ruft auch Husai. Wir wollen hören, was er dazu sagt. Sechster, Husai kam zu Absalom. Absalom erzählte ihm den Plan von Ahithophel. Er fragte, sollen wir das tun? Siebter, Husai sagte zu Absalom, der Plan von Ahithophel ist diesmal nicht gut. Achter, Husai sagte, du kennst deinen Vater. Er und seine Männer sind starke Kämpfer. Sie sind wütend wie eine Bärin ohne ihre Jungen. Dein Vater ist ein Soldat. Neunter, er versteckt sich jetzt sicher in einer Höhle. Wenn er zuerst einige deiner Männer tötet, bekommen alle Angst. Die Leute werden sagen, Absaloms Armee verliert. Zehnter, dann verlieren auch tapfere Männer den Mut. Ganz Israel weiß, dein Vater ist ein Held. Seine Männer sind sehr stark. Elfter, mein Rat ist, sammle alle Männer von Israel. Es müssen sehr viele sein, wie Sand am Meer. Du selbst musst sie anführen. Zwölfter, dann finden wir David. Wir fallen über ihn her wie Tau auf das Gras. Niemand von ihm oder seinen Männern wird überleben. Dreizehnter, wenn er in eine Stadt flieht, bringen wir Seile. Wir ziehen die Stadt in das Tal. Es bleibt kein Stein übrig. Vierzehnter, Absalom und die Israeliten sagten, der Rat von Husai ist besser. Gott wollte das so. Der Plan von Ahithophel sollte scheitern. 15. Husai sprach mit den Priestern Zadok und Abjatar. Er erzählte ihnen von den Plänen. 16. Er sagte, schickt schnell eine Nachricht an David. Er soll nicht in der Wüste bleiben. Er muss sofort über den Fluss gehen. 17. Jonathan und Ahimaaz warteten an einer Quelle. Eine Dienerin brachte ihnen Nachrichten. Sie brachten die Nachrichten zu König David. 18. Ein Junge sah sie aber. Er erzählte es Absalom. Die beiden liefen schnell weg. Sie kamen zu einem Haus in Bahurim. Dort gab es einen Brunnen. 19. Eine Frau legte eine Decke über den Brunnen. Sie streute Getreide darauf. Niemand konnte den Brunnen sehen. 20. Absaloms Männer kamen zum Haus. Sie fragten, wo sind Ahimaaz und Jonathan? Die Frau sagte, sie sind über das Wasser gegangen. 21. Danach kamen die Männer aus dem Brunnen. Sie gingen zu König David. Sie sagten, geht schnell über den Fluss. Ahithophel hat einen Plan gegen euch. 22. David und alle seine Leute machten sich auf den Weg. Sie gingen über den Jordan. Am Morgen waren alle sicher auf der anderen Seite. 23. Ahithophel sah, dass man nicht auf ihn hörte. Er ritt auf seinem Esel nach Hause. Er ordnete seine Sachen und erhängte sich. 24. David kam nach Mahanaim. Absalom und die Männer von Israel gingen über den Jordan. 25. Absalom machte Amasa zum Chef der Armee. Amasa war der Sohn von Jitras. Seine Mutter war Abigail. 26. Absalom und die Israeliten bauten ihr Lager im Land Gilead auf. 27. David war in Mahanaim. Dort kamen Sobi, Maschir und Barzillai zu ihm. 28. Sie brachten Betten, Schüsseln und Töpfe. Sie brachten auch Weizen, Gerste, Mehl und Getreide. Sie brachten Bohnen und Linsen. 29. Sie brachten Honig, Butter, Schafe und Käse. David und seine Leute sollten essen. Sie dachten, die Leute sind in der Wüste hungrig und müde.